Yeah, aha. L zu dem B, 2010. Ich steh draußen auf dem Hof mit ner Kippe im Mund. Und während ich nachdenk und mein Gewissen verstummt, weil ich mir wieder klar mach, Alter, dir ist nichts mehr gelungen. Seit früher den geilen Tracks, es gibt's nur dich und die Jungs. Machst den Kopf, bist du richtig verdummt. Alpers witzig herum, dabei gibt's keinen richtigen Grund. Digga, es ist alles im grünen Bereich, ohne Polizei. Und es wird Zeit, dass du das peilst. Zwar reicht's nicht, auf dem Level zu bleiben. Ohne Kritik ein Fortschritt im alltäglichen Treiben. Du willst Wege beschreiten, das Ziel wirst du eh nicht erreichen. Wenn du dein Verhalten nicht änderst, dann wirst du begreifen, dass es irgendwann zu dem Punkt kommen musste. Du wurdest immer besser, die anderen immer schlechter. Deshalb war doch klar, dass du zwar der Beste bist, aber gerade diese Ausgangslage hässlich ist. Yeah, Junge, es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Wie du denkst. All der Ruhm und all die Fans kommen wieder zurück zu dir. Es ist nur ein ganz kleines Stück von mir. Ja, Junge, es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Wie du denkst. All der Ruhm und all die Fans kommen wieder zurück zu dir. Es ist nur ein ganz kleines Stück von mir. Vor ein paar Jahren war ich auf dem Höhenflug. Arroganz und Einbildung sagt mir am größten zu. Jetzt bin ich weit entfernt von dieser Haltung. Ich erzähl dir, was ich von dir halt. Und nach dem letzten Satz drehst du mir den Hals. Und warum war ich zu direkt? Auf keinen Fall dumm, wie du dich hier anstellst. Aber auch nicht ganz hell. Mein Standpunkt, ich seh's entspannt. Und solange es um Kleinigkeiten geht, schwamm drüber. Ganz früher waren ich und mein Schwanz Brüder. Ich war reingelenkt, hab eingeschwenkt. Mit Reimen, dann in Zeilen gemeißelten. Falsch verstanden und gemein erscheinenden Aussagen, bei denen schlechte Meinungen herausragten. Wack-MCs sind Haufplagen, die's nicht drauf haben, deren Eltern sich auch fragen, warum sie das erlaubt haben. Yeah. Junge, es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Wie du denkst. All der Ruhm und all die Fans kommen wieder zurück zu dir. Es ist nur ein ganz kleines Stück von dir. Ja. Junge, es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Wie du denkst. All der Ruhm und all die Fans kommen wieder zurück zu dir. Es ist nur ein ganz kleines Stück von dir. An die Leute, die sich fragen, worum dieser Track handelt, die achten am besten gleich mal auf das Klangbild, das meinen Verstand killt. Egal, wie lange ich mir den Scheiß reinzieh, denn er wirkt gleich wie verdammt, wie klein, wie das nach Scheiß riecht. Wobei dieser Scheiß wirklich positiv gemeint ist und der Vergleich zugegeben wirklich nicht so tight ist. Manchmal scheiße ich auf den Leistungsdruck, mir ist der Scheiß bewusst, den ich leisten muss. Mein Gott, Hauptsache der Scheiß rockt. Du weißt doch, dass es mir schwerfällt, konstant zu zeigen, nicht die Stadt, Digga, der Disziplin die Hand zu reichen. Fang davor die Bahn, Teufel an die Wand zu zeichnen. So ist es halt nun mal in diesen entspannten Zeiten. Haha, ich bin im Moment wieder mal zufrieden. Ich kann's doch und hab's wieder mal bewiesen. Yeah. Junge, es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Wie du denkst. All der Ruhm und all die Fans kommen wieder zurück zu dir. Es ist nur ein ganz kleines Stück von dir. Ja. Junge, es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Wie du denkst. All der Ruhm und all die Fans kommen wieder zurück zu dir. Es ist nur ein ganz kleines Stück von mir.